Trau auf den Herrn und zweifle nicht, er ist ein Freund so treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durchaus neu. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag, sing mein Herz, wo sing. Glaub seinem Wort und zweifle nicht, er lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht für dich bei Nacht und Sonnenschein. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag, sing mein Herz, wo sing. Sei nur getrost und freue dich, es liebt dich ja der Herr. Herrlichkeit ist bereit für dich und Gnade tief wie's Meer. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag, sing mein Herz, wo sing. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seiner Hände tun. Beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag, sing mein Herz.